doch nicht für mich. Bleib, bis die Tränen niedergehen. Mit Geld kann ich es nicht erzwingen. Wie gern hör ich auch Kinder singen. Ich hör nur, wie es scheint. Regen schaue auf Asphalt. Bleib, bis die Tränen wieder gehen. Ist der Abend nach dem Tag. Seh Kindern zu, weil ich sie mag. Alte Dinge mache ich und denk an dich. Bleib, bis die Tränen wieder gehen.